Riesenradl. Das Riesenradl drunter im Pro, da ist ein waschechter Werner. Was der Teufel, wie langs er sich schon trat, Euwe im Gras, ganz langsam. Immer schön Pomali, nur nicht Hudel, weil da schaut nix Gescheites aus. Obwohl er sich trat wie ein anderes Radl, kommt's nicht weiter, bleibt's Euwe auf ein Fleck picken, rennt nur im Gras wie blödsinnig. Das Riesenradl drunter im Bruder ist ein waschechter Werner.